Kundgabe 860. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.04.1939. Alterserscheinungen. Erstreben der körperlichen Elastizität aus irdischen Gründen. Gewaltiges Geschehen. Die Erdenaufgabe ist leicht zu nennen, wenn der Preis dagegen gestellt wird. Denn es ist nur eine kurze Zeit des Ringens vonnöten, um die Herrlichkeiten auf ewig genießen zu können. Je älter der Mensch wird, desto leichter wird ihm auch das Opfer des Verzichtleistens auf irdische Freuden und somit auch die Gewinnung der ewigen Seligkeit aussichtsreicher. Und es ist wiederum nur sein Wille, dass er dem Begehren Einhalt tut, dass in ihm nichts mehr nach der Welt verlangt und er des Lebens nach dem Tode gedenkt. Die Weisen der Welt, das heißt, die da glauben es zu sein, stellen irdische Erfüllung bis ins hohe Alter in den Vordergrund. Sie sind gewissermaßen ängstlich darauf bedacht, gerade diesen Trieb nach Erfüllung nicht verloren gehen zu lassen. Ihr Augenmerk ist darauf gerichtet, möglichst lange den gleichen Anforderungen entsprechen zu können wie die Jugend, und das ist irrendes menschliches Denken, denn es sollte der Mensch eher Dank wissen seiner Seele, die nicht mehr nach Lebenserfüllung verlangt. Es sollten die sogenannten Alterserscheinungen freudig begrüßt werden, denn sie sind Schritte zum rechten Ziel. In ungehemmtem Lebensgenuss aber kann der Mensch unmöglich reifen. Es kann niemals beidem entsprochen werden, dem Verlangen der Welt und dem geistigen Fortschritt. Und so ist es nur bedauerlich, wenn die Menschen ängstlich bemüht sind, bis ins hohe Alter eine gewisse körperliche Elastizität zu bewahren. Es kann der Körper wohl seiner irdischen Tätigkeit nachkommen, und es wird ihm auch dazu Kraft gegeben werden, solange diese Tätigkeit eben nur Pflichterfüllung ist und dem Wohl der Menschheit dient. So sie aber nur geleistet werden möchte, um andererseits ungeteiltem Lebensgenuss frönen zu können, und der Körper nur deswegen jung und leistungsfähig bleiben möchte, ist ein solches Verlangen nach Kraft und immer gleichbleibender Elastizität eben ein rein irdisches zu nennen und niemals im göttlichen Sinn gut zu heißen. Was den Menschen gut tut, so sie einmal die geistige Verbindung hergestellt haben, das wird der Vater im Himmel ihnen schon zuwenden. Jedoch danach zu streben, mit allen irdischen Sinnen und Mitteln, ist wertlos. Denn es bedenket eben der Mensch in erster Linie das Zeitliche, nicht aber das ewige Wohlergehen und gedenket nicht seiner Vergänglichkeit. Ein gewaltiges Geschehen wird euch in Kürze diese Vergänglichkeit alles Irdischen vor Augen führen. Und wohl dem, der von Stund an sein Leben anders bewertet und sich zu geistigem Streben durchringt. Sobald sich die Welt einem Erlebnis gegenübergestellt sieht, das ganz und gar nicht in ihre Pläne und Berechnungen passt, ist auch Gelegenheit geboten zu völligem Umsturz auf geistigem Gebiet. Denn es wird der Mensch aus dem Gleichgewicht seines Denkens gebracht. Und so er nun diese Gelegenheit wahrnimmt, kann dieses Weltgeschehen von unsagbar segensreichem Einfluss sein auf die Seele des Menschen und also auch für sein Ergehen in der Ewigkeit. Nur der Wille, das Rechte zu tun, muss eigenes Produkt sein. Alles andere nimmt der himmlische Vater in liebevoller Fürsorge in seine Hände. Er lenkt den Menschen, dessen Wille eigenmächtig tätig wurde, nun so sichtbar, dass die suchende Seele göttliches Walten erkennt und sich dieser Führung willig hingibt. Wer jedoch immer nur sich selbst und sein körperliches Wohlergehen in den Vordergrund stellt, dessen Wille ist nur auf irdischen Vorteil gerichtet. Und es kann ein solcher Mensch auch niemals von der ewigen Gottheit zur Erkenntnis oder zum rechten Denken gezwungen werden. Denn es ist der Wille des Menschen frei. und er wird in Ewigkeit nicht angetastet werden, auf dass jedes Wesen in vollster Willensfreiheit das rechte Verhältnis zu Gott suchen und finden soll. Amen.